Das Signal kam aus dem Weißen Haus. Ja, der Präsident wäre bereit, ein Gesetz zu unterschreiben, das für 3 Wochen die Regierung mit Geld versorgt. Beamte könnten zurück zur Arbeit, Behörden wieder öffnen. Seine Bedingung. Eine, so wörtlich, bedeutende Anzahlung für die Mauer zu Mexiko. Zuvor waren 2 konkurrierende Gesetzentwürfe von Republikanern und Demokraten im Senat gescheitert. Während man dort nach einem Kompromiss sucht, der Vorstoß des Präsidenten. Und der entspricht in etwa einer Linie, über die im Senat gesprochen wird. Ausgangspunkt ist der Gesetzentwurf der Demokraten, der zuvor bei der Abstimmung gescheitert war. Erst einmal Luft zum Atmen geben, dann in Ruhe verhandeln, Prioritäten setzen, sagt der demokratische Senator Van Hollen. Priorities to make sure that we provide adequate Prioritäten, die angemessene Sicherheit an der Grenze bereitstellen. Das kann zusätzliche Mittel bedeuten, Zeit einsetzen, um über Einwanderung insgesamt zu sprechen. Die Republikaner wollen sich nun darauf einlassen. Aber, so der republikanische Senator Lindsey Graham, es muss auch etwas für Präsident Trump dabei herauskommen. Money for a barrier is required to get this deal done. Geld für eine Barriere ist notwendig, um ins Geschäft zu kommen. Es wird keine Betonmauer sein. Sie geben Präsident Trump nicht einfach Geld, mit dem er tun kann, was er will. Er muss es für einen Plan ausgeben, den die Profis erarbeitet haben. Und darum wird jetzt gerungen. 3 Wochen zurück zur Normalität. Vorher aber klar vereinbarte Eckpunkte für ein Immigrationspaket. Dazu könnte ein neues Einwanderungsgesetz ebenso gehören wie Geld für Grenzsicherung. Die Runde macht der Begriff der Smart Wall, intelligente Mauer. Etwas, das mehr Technologie als Stahl und Beton enthält. Vorschläge gibt es dazu bereits eine ganze Menge. Technische Konzepte, die Grenze zu sichern, lagen schon oft auf dem Tisch. Drohnen, Laser, Lichtschranken und dazu Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylgerichte direkt an der Grenze. Entscheidend wird sein, ob etwas dabei ist, das Donald Trump Mauer nennen kann.